Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Als das Feuer auf den Karmel fiel, da wies Gott in seiner Gnade den Propheten Elia an, einen Altar aus 12 Steinen zu errichten und einen Stier zu opfern, damit das Feuer des Gerichts Gottes nicht auf die schuldige Nation fiel, sondern auf das Opfer. Das ist ein Bild vom Kreuz. Das Feuer fiel, das Opfer wurde verzehrt und die Nation wurde verschont. Nach einer 3,5-jährigen Trockenheit regnete es wieder. Ein paar Kapitel weiter steht Folgendes. Einige Jahre nach dem Vorfall auf dem Karmel war Elia auf einem anderen Hügel in der Nähe des Karmels. Soldaten kamen, um ihn gefangen zu nehmen. Aber er sagte, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen. Das Feuer fiel und alle 50 Soldaten wurden buchstäblich von ihrem Job gefeuert. Diesmal war kein Opfer da. Das Opfer war das Entscheidende. Sehen Sie, ohne Jesus würde das Gericht auf uns fallen. Doch nun, da Jesus unser Stellvertreter ist, nun, da er für unsere Sünden gestorben ist und wir an ihn glauben, gibt es kein Gericht mehr für uns. Gott ist ein Vater, der uns liebt. Korrigiert Gott uns noch? Ja, aber nicht aus Zorn. Wann immer Gott mich korrigiert, freue ich mich. Auch korrigiert Gott uns nicht durch Unfälle oder Krankheiten, aber teilweise korrigiert Gott uns durch frustrierende Situationen. Situationen, bei denen wir am liebsten schreien würden, ah, die anderen Autofahrer auf der Straße, das ist alles deren Schuld. Einige Ehefrauen hier kennen das bestimmt von ihren Männern, oder? Gott korrigiert uns liebevoll. Er formt unseren Charakter, aber das geschieht nie aus Zorn. Gott ist nie zornig auf uns. Gott verspricht, dass er nie mehr zornig auf uns sein wird. Jesaja 54, und das soll mir sein wie die Wasser Noahs. Denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werden, noch dich schelten werde. Zu wem spricht Gott hier? Zu denen, die an Jesaja 53 glauben. Worum ging es in Jesaja 53? Darum, dass Jesus wegen unserer Vergehen durchbohrt und wegen unserer Übertretungen zerschlagen wurde. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Jesaja 53 stellt dar, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Gottes Gericht fiel auf ihn, weil er unsere Sünden trug. Er tat keine Sünde, er kannte keine Sünde. In ihm ist keine Sünde. Aber er zog das Gericht für unsere Sünde auf sich, weil er sie trug. Am Körper von Jesus Christus verzehrte sich der ganze Zorn Gottes, sodass Gott keinen Zorn mehr auf die hat, die an Jesus glauben. Für uns gibt es keinen Zorn Gottes mehr. In Römer 5 steht, dass wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Und wir vor was gerettet werden? Vor dem Zorn. Durch ihn. Also, Jesaja 53 handelt vom Kreuz. Daraufhin verspricht Gott in Jesaja 54, und das soll mir sein wie die Wasser Noahs. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen sehen, müssen wir nicht mehr an die Geschichte von Noah denken, sondern an Gottes Versprechen, das besagt, denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werden, noch dich schelten werde. Wie gesagt, Gott korrigiert uns weiter, aber er verurteilt uns nicht mehr. Er hat geschworen, dass er auf die, die an Jesus glauben, nicht mehr zornig sein wird, weil sein ganzer Zorn am Kreuz erschöpft wurde. Das war Gottes Absicht. Hören Sie, musste Gott wirklich schwören? Gott muss nicht schwören. Gottes Wort allein reicht schon. Aber wenn Gott schwört, dann ist das eine doppelt verlässliche Garantie. Gott schwor, dass er uns nie mehr zürnen wird. Was brauchen wir sonst noch, um es zu glauben? Hey. Es ist so, als hätte Gott seine Hand im Schwur gehoben. Es gibt niemand Höheren als ihn selbst, also schwor er bei sich selbst. Ich schwöre. Das steht in Hebräer. Da Gott bei keinem Größeren schwören konnte, schwor er bei sich selbst. Ich schwöre, dass ich dir nie mehr zürnen oder dich verurteilen werde. Der Schwur folgt direkt auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Was muss er noch tun, damit seine Gemeinde es endlich glaubt? Aber wir meinen immer noch, dass Gottes Emotionen von uns abhängen. Wenn ich artig bin, dann ist Gott glücklich. Wenn ich mich daneben verhalte, dann ist Gott unglücklich. Als würden wir eine Auswirkung auf Gottes Emotionen haben. Nein, Gott schaut zum Kreuz. Gott schaut auf das, was sein Sohn getan hat. Gott schwankt nicht mit Ebbe und Flut unserer Gefühle. Gute Predigt, Pastor Prinz, gute Predigt! Ich will zur Endrunde dieser Predigt kommen. Vor vielen Jahren hatte ich ein Erlebnis auf einer Israel-Reise. Es war eine Reise mit unserem Leitungsteam. Die Teammitglieder konnten sich beim Flug ausruhen, aber als Pastor muss man ihnen geistlich etwas zu essen zubereiten. Wie eine Mutter für ihre Kinder. Ich wollte mit ihnen am ersten Abend in unserem Hotel eine entspannte Zeit verbringen und ihnen etwas Frisches von Gott weitergeben. Also sprach Gott zu mir dort oben, viele Kilometer über den Wolken aus dem Buch der Sprüche. Das erste Mal, dass Gott mir diese Einsicht schenkte. Vermutlich kennen Sie alle den Vers aus 1. Petrus, der besagt, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umherstreift und nach einem Opfer sucht, das er verschlingen kann. Er streift umher und brüllt. Er kann nicht einfach jeden verschlingen, den er will. Das ist eine falsche Vorstellung, dass der Teufel sich ein beliebiges Opfer aussuchen kann. Er muss suchen, wen er verschlingen kann. Deshalb streift er wie ein brüllender Löwe umher. Was genau versinnbildlicht dieses Löwengebrüll? Gibt es eine andere Bibelstelle, die Licht darauf wirft? Denn die Bibel muss die Bibel auslegen, richtig? Während ich dort nun über den Wolken saß, gab Gott mir die Antwort. Vor vielen Jahren auf dem Flug nach Israel, und zwar aus Sprüche 19. Dort steht, wie das Brüllen des Löwen ist der Zorn des Königs und seine Gunst wie der Tau auf grünem Gras. Ich las das Kapitel in Sprüche, ohne groß darüber nachzudenken, als der Heilige Geist mir diese Worte ins Gesicht springen ließ. Wie das Brüllen des Löwen. Ich dachte, das kommt mir bekannt vor. 1. Petrus 5, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber hier ist vom König Jesus die Rede. Der Zorn des Königs und seine Gunst, beides bezieht sich auf denselben König. Wenn der zweite Satzteil sich auf Jesus bezieht, dann auch der erste. Warum benutzt die Bibel für den Zorn Gottes und den Teufel das gleiche Bild vom brüllenden Löwen? Der Geistesblitz, der Zorn des Königs ist wie ein brüllender Löwe, aber auf uns, die wir an Jesus glauben, ist er ja gar nicht mehr zornig. Doch der Teufel streift wie ein brüllender Löwe umher. Was heißt das? Dass der Teufel umhergeht und sich als Jesus ausgibt. Er tut so, als sei Gott weiter zornig auf uns. Er will uns weismachen. Gott ist zornig auf dich, weil du das und das getan hast. Weißt du, warum dein Auto heute einen Platten hatte, als du in den Gottesdienst fahren wolltest? Weil Gott zornig auf dich ist und gar nicht will, dass du heute kommst. Weißt du, warum das gerade passiert ist? Warum du das Geschäft nicht abschließen konntest? Jetzt ist dein Chef wütend auf dich, oder? Das liegt daran, dass nicht nur dein Chef wütend auf dich ist. Auch Gott ist wütend auf dich. Du hast den Zorn des Königs erregt. Wann immer sie das Gefühl haben, dass der Herr zornig auf sie ist, wurden sie gerade angebrüllt. Ist der König wirklich zornig auf sie? Nein! Wer gibt sich da also für ihn aus? Der Teufel! Er kommt als Engel des Lichts und täuscht die Stimme Gottes vor. Er gibt uns das Gefühl ein, ich weiß nicht warum, aber heute habe ich das Gefühl, dass Gottes Gunst nicht auf mir liegt. Es gibt keine Gunst, das sind nur unsere Gefühle. Nichts als Gefühle. Solche Gefühle vergessen wir am besten. Gott zürnt uns nicht. Wenn wir beten und eine Stimme hören, weißt du, warum er deine Gebete nicht erhört? Du hast das Gefühl, Gott ist weit weg, oder? Es ist so, als würden deine Gebete gegen die Decke prallen und wieder zu Boden fallen, richtig? Gott ist zornig auf dich. Wie sollen wir damit umgehen? Indem wir uns gegen solche Gedanken stellen und sagen, stimmt nicht. Zurück zu 1. Petrus 5. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Was heißt das? Aha, der da glaubt es. Den kann ich verschlingen. Aha, sie glaubt es. Ha, sie kann ich verschlingen. Dann kommt er zur New Creation Church. Gott ist zornig auf dich. Bist du das Teufel? Ah, jetzt hat mir Joseph Prince das wieder vermasselt. Gott liebt uns, liebe Gemeinde. Der Schlüssel für diesen Vers ist nicht bloß die Aufforderung, seid nüchtern und wacht, sondern der Vers davor. Wissen Sie, was in dem Vers davor steht? Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er sorgt für uns. Klingt das zornig, wenn er sagt, ich sorge für euch? Ich sorge für dich. Er sorgt für uns, das finde ich so gut, das nährt mich geistlich. Er sorgt für uns. Lächeln Sie Ihren Sitznachbarn an und sagen Sie, Gott sorgt für dich. Aber was ist mit meinem verwirrten Sohn? Gott sorgt für Sie. Was ist mit diesem Problem, Herr? Er sorgt für Sie. Mehr müssen Sie nicht wissen. Diese beiden Verse gehören zusammen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott für uns sorgt. Gott sorgt für uns, ganz persönlich. Er ist uns ganz nah. Er lächelt uns an. Er hat das Herz eines guten Vaters. Sobald wir das vergessen, kann uns der Teufel verschlingen. Der Teufel will uns alles Mögliche einreden. Letzte Woche warst du zu beschäftigt für Gott. Und jetzt willst du auf einmal wieder was von ihm? Jetzt will er mit dir nichts mehr zu tun haben. Er ist zornig auf dich. Teilweise erwarten wir solche Reaktionen auch in unseren menschlichen Beziehungen. Beispielsweise zwischen Ehepaaren. Man sagt etwas, die Ehemänner hier kennen Sie das? Es kann ein vielsagendes Schweigen geben. Listen to the sound. Solange die Frau noch mit einem redet, gibt es Hoffnung. Aber wenn sie einen mit Schweigen straft, sollte man lieber beten. Je stiller das Schweigen, umso schlimmer. Wenn sie selbst auf die Frage, stimmt etwas nicht, nicht antwortet, dann aber nichts wie beten. Im darauffolgenden Vers heißt es, dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Wir Ehemänner müssen fragen, warum schweigt meine Frau? Das Problem ist, um die eigene Frau verstehen zu können, muss sie einem sagen, was los ist. Wir Männer tun uns schwer damit, Frauen zu verstehen, denn als Gott sie schuf, da schliefen wir. Wenn sie einen mit Schweigen straft, bringt Fragen nicht sofort etwas. Aber es gibt einen Ausweg für dieses Leiden, das unsere Bruderschaft durchmacht. Nebenbei bemerkt, zwischen meiner Frau und mir ist alles in Ordnung. Keine Sorge, es ist nur eine Veranschaulichung. Aber ich kenne sowas von früher. Wenn man seine Ehefrau fragt, habe ich etwas getan? Dann sollte man zunächst nichts erwarten. Man fragt noch einmal, tut mir leid, falls ich irgendwas falsch gemacht habe. Nun, was hast du denn deiner Meinung nach gemacht? Jetzt gibt es Hoffnung. Dann kann man seine eigenen Schwächen auflisten. Ich weiß, manchmal bin ich so egoistisch und rücksichtslos. Ich weiß, ich mache vieles falsch. Bitte sag mir, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt Hoffnung. Sei demütig. Noch einmal zurück zu Markus 3. Das Wort, das hier mit betrübt übersetzt wird, ist das gleiche griechische Wort wie in dem Vers, wo steht, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Das steht in Epheser 4. Der Vers wird so oft zitiert, dass es schon ein Klischee geworden ist, dass der Heilige Geist betrübt sei. Bei jedem Verhalten, gegen das ein Prediger wettern will, sagt er, dass es den Heiligen Geist betrübt. Wir beten nicht genug, deshalb ist der Heilige Geist betrübt. Vieles betrübt angeblich den Heiligen Geist. Doch es ist der Heilige Geist selbst, der diesen Vers eingegeben hat. Und er sagt uns genau, was ihn betrübt. Wollen wir glauben, was er sagt oder was Menschen sagen? Hier steht, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Eine Aussage, die für sich steht, beginnt jedoch nicht mit und. Und ist eine Konjunktion, richtig? Das heißt, die Aussage basiert auf dem Vers davor. Und betrübt nicht, noch einmal, es ist das gleiche Wort, das in Bezug auf Jesus benutzt wird, als er wegen der Herzenshärte betrübt war. Wir werden jetzt gleich herausfinden, was Jesus betrübt. Wir haben bereits herausgefunden, was ihn zornig macht. Was macht ihn zornig? Ein Mangel an Gnade. Nicht Sünde, sondern ein Gnadenmangel. Wenn wir keine Gnade haben, was betrübt nun den Heiligen Geist? Schauen Sie her, im Vers davor, das ist der Zusammenhang. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. Anders gesagt, wenn unsere Worte keine Gnade vermitteln, betrüben sie den Heiligen Geist. Er freut sich über gnadenvolle Worte. Richtig? Wenn er von Worten betrübt ist, die den Hörern keine Gnade bringen, dann bedeutet das umgekehrt, dass er sich über Worte freut, die Gnade bringen. Was sind Worte, die Gnade bringen? Viele Bibelleser denken bei diesem Vers, oh, damit ist gemeint, nichts Obszönes zu sagen. Ja, das finden wir alle. Obszönitäten sind nicht gut. Ich finde es überhaupt nicht cool, obszön zu sein. Das ist definitiv keine gute Sache. Das versteht sich von selbst. Aber darum geht es hier nicht. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Was ist Gnade? Gnade ist unverdiente Gunst. Wir sollen unserem Ehepartner und unseren Kindern Gutes sagen. Wir sollen sie ermuntern. Einige Eltern meinen, erst wenn mein Kind gute Noten nach Hause bringt, dann hat es ein Lob verdient. Erst wenn er das und das tut. Ich warte, bis sie erst dieses und jenes macht. Wir warten erst auf positives Verhalten. Aber sehen Sie, das ist nicht Gnade. Wenn man jemandem etwas Gutes sagt, weil er es verdient hat, dann ist es keine Gnade. In der Bergpredigt sagte Jesus, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Das Wort für Lohn ist im Griechischen charis, wörtlich Gnade. Was habt ihr für eine Gnade? Wenn ihr nur grüßt, die euch grüßen, was habt ihr dann für eine Gnade? Ganz anders, wenn jemand es nicht verdient hat und wir ihm trotzdem etwas Gutes sagen. Wenn wir unseren Ehepartner loben, obwohl er es nicht verdient hat, das ist Gnade. Das erfreut den Heiligen Geist. Also, was nicht Gnade vermittelt, das erfreut den Heiligen Geist nicht, sondern betrübt ihn. Es war ein Gnadenmangel, der Jesus betrübte. Dieses Wort für betrüben kommt nur in den Evangelien in Bezug auf Jesus und hier in Epheser in Bezug auf den Heiligen Geist vor. Der Heilige Geist und Jesus. Trotzdem hört man immer wieder, dass der Heilige Geist angeblich über ganz vieles betrübt sei. Das kann man leicht sagen. Ich weiß noch, als ich ein junger Christ war. Ich bringe die Predigt gleich zum Abschluss. Ich weiß noch, wie ich in einem Jugendhauskreis war. Und dann kam eine äußerst attraktive junge Dame dazu. Die männlichen Teenager setzten sich sofort gerader hin. Einige zogen ihre Bäuche ein. Haben Sie schon mal Jungs gesehen, die ihre Bäuche einziehen? Die können einem leid tun. Nach dem Hauskreis konnte man sehen, wie sie Puh machten. Es gab noch eine andere junge Dame in dem Hauskreis. Und immer wenn die besonders attraktive Konkurrentin anwesend war, meinte sie, ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist heute betrübt ist. Die Atmosphäre ist anders als sonst und ich spüre, wie der Heilige Geist betrübt ist. Nein, der Heilige Geist ist nicht betrübt, du bist betrübt. Du bist eifersüchtig und nennst deine Eifersucht betrübt. Wir Charismatiker behaupten bei allem Möglichen, dass es den Heiligen Geist betrübe. Solche Dinge betrüben ihn nicht. Wir sollten seinen Namen nicht missbrauchen. Wollen Sie wissen, was ihn betrübt? Dann schlagen Sie die Bibel auf. Das Einzige, was ihn betrübt, sind Worte, die keine Gnade vermitteln. Deshalb glaube ich, dass es den Heiligen Geist freut, wenn ich über Gnade spreche. Das ehrt Jesus und zeigt den Leuten, wer der Vater wirklich ist. Sind Sie nicht auch froh, im Haus Gottes zu sein? Wann immer Gnade gepredigt wird, macht unser Herz einen Freudensprung, oder? Das ist der Heilige Geist in uns, der sich freut. Denn wenn wir ihn mit mangelnder Gnade betrüben können, dann können wir ihn mit viel Gnade erfreuen. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Amen. Noch ein Wort an die Theologen und Bibelexperten. Ebenfalls in Israel wurde mir eines Tages noch etwas anderes klar. Jesus sagte in Bezug auf Kapernaum, die gottlosen Städte Sodom und Gomorra werden am Tag des Gerichts besser dastehen als ein solcher Ort. Warum? Weil Gottes mächtige Werke, die Jesus in Kapernaum vollbrachte, Werke der Gnade waren. Jesus vollbrachte viele Wunder in Kapernaum, Wunder der Gnade, der unverdienten Gunst. Menschen wurden geheilt. Die Tochter des Jairus wurde von den Toten auferweckt. Und trotzdem wandte sich die Stadt gegen Jesus. Die Abweisung der Gnade ist schlimmer als die Sünden von Sodom und Gomorra. Ja, die Sünden von Sodom und Gomorra sind Sünden. Aber die Gnade abzuweisen, das ist schlimmer als diese Sünden. Aber Pastor Prince, ich glaube nicht, dass es schwere Grade der Sünde gibt. Glauben Sie das nicht? Zunächst einmal, selbst eine einzige Sünde reicht, um jemanden in die Hölle zu schicken. Dennoch gibt es Abstufungen der Sünde. Als Jesus vor Pontius Pilatus stand, sagte er ihm: Der, der mich dir ausgeliefert hat, hat die schwerere Sünde begangen. Wenn es schwerere Sünden gibt, dann gibt es auch weniger schwere Sünden. Es gibt Grade der Sünde. Entsprechend sagte Jesus bezüglich des Ortes Kapernaum, der seine Gnadenwunder erlebt hatte, dass es Sodom und Gomorra am Tag des Gerichts besser ergehen würde als ihm. Wegen der mächtigen Gnadenwunder, die Jesus dort vollbracht hatte. Jesus sagte, wenn ich die Wunder, die ich bei euch getan habe, in Sodom getan hätte, würde die Stadt heute noch stehen. Die Einwohner von Tyrus und Sidon hätten auf die Gnade anders reagiert. Dann würden die Städte noch stehen. Wow, haben Sie das gehört? Wir müssen schnellstens unsere Perspektive ändern. Wer Gnade abweist, der stellt sozusagen die Waschmaschine aus, die seine ganze schmutzige Wäsche sauber macht. Ganz gleich, wie viel schmutzige Wäsche man zu Hause hat, eine gute Waschmaschine kann sie sauber machen. Stellt man die Gnade an, ist schmutzige Wäsche kein Problem mehr. Stellt man sie ab, was hat man dann? Ja, Pastor Prinz, Sie predigen wohl gerne über Gnade. Nein, ich predige gerne über Jesus. Gnade ist keine Lehre, sie ist eine Person. Sie ist keine Doktrin, sie ist das Evangelium. Amen. Wir wollen nicht die reichen Ressourcen des Herrn der Herrlichkeit an uns vorbeiziehen lassen, sondern sagen, Herr, was immer du hast, ich will etwas davon. Ich bin hilfsbedürftig, ich habe einen großen Bedarf, wasch mich ganz von Kopf bis Fuß. Ich will alles. Nicht nur Psalm 103. Nicht nur Segen oder Sündenvergebung, sondern Heilung von Krankheit. Erlöse mein Leben vom Verderben, mich und meine Familie. Ja, Herr, erneuere meine Jugend wie die der Adler. Das will ich in Anspruch nehmen. Du sättigst mich mit einem langen Leben. Das Angebot nehme ich gerne an. Einige Christen mögen sich darüber streiten. Will Gott uns wirklich ein langes Leben schenken? Gibt es auch heute noch Heilung? Sollen sie sich streiten? Wir genießen Gottes Angebot, ja? Dann sind wir ganz einer Meinung. Okay. Praise the Lord. Alle Köpfe geneigt und alle Augen geschlossen in diesem Saal. Was für einen guten Gott wir haben. Was für einen wunderbaren Gott. Aber es gibt Mächte, die ihr Gottesbild verzerren wollen. Überlegen Sie sich, auf wen Sie hören wollen. Passen Sie auf, was Sie lesen. Die Welt ist voller Wut. Wenn ich mir die Nachrichten anschaue, sehe ich viele wütende Menschen. Da draußen herrscht viel Wut in der heutigen Welt, weil es einen Mangel an Gnade gibt. Niemand will einem anderen unverdiente Gunst geben, einen unverdienten Segen. Jeder legt einen hohen Maßstab an andere, nur an sich selbst nicht. Eine sehr wütende Welt. Wir haben das Licht, wir haben ein Zeugnis. Wir bieten keine Religion an. Was wir zu bieten haben, ist Gnade. Wir geben weiter, was wir vom Herrn empfangen haben, an Freunde, an Kollegen. Sie müssen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus hören. Wir sind die Zeugen seiner Gnade. Wollen wir sie weitergeben? Teilen wir sie. Wir dürfen andere Menschen ruhig schockieren, indem wir ihnen sagen, das ist nicht der Gott, an den wir glauben. Geben Sie weiter, was Sie mich predigen gehört haben. Seien Sie ein Zeuge. Mehr noch, leben Sie die Gnade aus. Leben Sie die Gnade anderen Menschen vor. Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen, dann sprechen Sie jetzt das folgende Gebet mit mir. Wünschen Sie sich, dass Jesus Christus und alles, was er getan hat, in Ihrem Leben real wird? Er ist am Kreuz für Ihre Sünden gestorben. Er ist das Lamm Gottes, das Opferlamm, das all Ihre Sünden in den Augen eines dreifach heiligen Gottes weggewaschen hat. Wollen Sie Ihr Vertrauen auf ihn setzen? Dann sagen Sie, von diesem Tag an will ich Jesus vertrauen. Ich will nicht meiner eigenen Moral vertrauen, meinem guten Familiennamen, meinen eigenen Anstrengungen, sondern allein Jesus. Die gute Nachricht ist, jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Nicht bloß ein vorübergehendes Leben, sondern ein ewiges Leben. Fühlen Sie sich davon angesprochen? Dann beten Sie jetzt mit mir. Sagen Sie, Vater im Himmel, danke für die Gabe deines Sohnes Jesus Christus. Er ist mein Herr und Retter. Ich glaube, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Er ist das Lamm, das für all meine Sünden geopfert wurde. All meine Sünden wurden an seinem Körper gerichtet und hinweggetan. All dein Zorn wurde durch sein Opfer am Kreuz erschöpft. Du hast keinen Zorn mehr übrig. Das war deine Absicht. Und indem du Jesus von den Toten auferweckt hast, hast du gezeigt, dass all meine Sünden hinweggetan wurden. Jesus Christus ist mein Herr. Du bist mein Vater. Und ich bin sehr gesegnet im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Stehen Sie auf. Preis dem Herrn. Heben Sie die Hände im ganzen Saal. Danke, Jesus. Sind Sie froh, dass Sie heute im Gottesdienst waren? Bestimmt sind Sie froh, dass ich nicht 40 Tage und Nächte lang gepredigt habe, oder? Vater, ich danke dir. Noch kurz eine Erinnerung, während Sie Ihre Hände oben halten. Nehmen Sie Gottes Schutz nicht als selbstverständlich. Gott ist diese Woche schon vor Ihnen hergegangen. Er geht immer zuerst, wie bei Noahs Arche. Er ging als erstes rein und dann lud er Noah und seine Familie ein, kommt. Dann, ein Jahr später, sagte er, geht alle aus der Arche raus. Denn er ist der Letzte, der hinausgeht. Er ist ihrem Tag und ihrer Woche schon vorausgegangen. Er weiß, was vor ihnen liegt. Vertrauen Sie ihm, wenn er sie leitet. Wollen Sie das tun? Vertrauen Sie ihm. Und glauben Sie, dass er ihnen immer freundlich gesinnt ist. Selbst wenn er sie korrigiert, sehen Sie ihn als lächelnden Vater, der sie liebt. Vater, ich danke dir für jeden, der mich jetzt hört. Im Namen von Jesus, ich danke dir, Vater, ganz gleich, was in dieser Woche geschieht. Vater, ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns vorausgegangen ist und uns einen Weg bereitet hast. Du hast die Berge geebnet und einen geraden Weg geschaffen für dein Volk. Vater, du ebnest ein, was sich uns in den Weg stellt. Im Namen von Jesus, bewahre jeden, der mich jetzt hört, die ganze kommende Woche hindurch, vor jeder Gefahr, vor Schaden, Unfällen und Krankheit, vor all den Mächten der Finsternis. Ich erbitte es im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich danke dir, Vater, dass du mich und uns alle im Namen von Jesus mehr als erhörst. Amen, amen. Preist Gott. Gott segne sie alle. Alles Liebe. Love you all. Amen.